ging immer nur darum, 1, 2, 3, 4, A, D, F. Verstehst du? Are you ready to rock, ready to rip it up irgendwie so. Und das war schon immer so. Und früher haben wir die Musik halt bei Konzerten verschenkt und jetzt verschenke ich sie halt noch im Internet. Ich hatte noch nie Ambitionen, die zu verkaufen, ehrlich gesagt. Boris Kicinski, von Jugend an Punkmusiker und Sänger der Braunschweiger Gruppe Jammin' INC. 13 Musiker gehören dieser ungewöhnlichen Band an. Ungewöhnlich deshalb, weil sich hier Musiker verschiedenster Richtungen und mit unterschiedlichsten Lebensgeschichten zusammengefunden haben, um gemeinsam Musik zu machen. Von Punkrock, Rap bis Reggae. Und noch ungewöhnlicher ist die Band, weil sie ihre Musik im Internet verschenkt. An ihre Fans und an die, die es werden wollen. Und die Fans dürfen diese Musik sogar ganz legal weiter verschenken. Gitarre oben ab in den Keller, 1, 2, 3, Rock'n'Roll und los geht's. Unabhängigkeitserklärung. Netlabels als alternativer Vertriebsweg für Musik. Eine Sendung von Sebastian M. Krämer. Musik für umsonst. Das ist eine einfache wie auch revolutionäre Idee für Jammin' INC, welche die Musiker offensiv bekunden. Bevor sie begannen, Musik zu verschenken, sammelten sie ihre eigenen Erfahrungen im harten Musikgeschäft. Und dann war ich 5 Jahre lang mal neben Elton John und Backstreet Boys und war auf Viva und MTV und bin da rein und raus gelaufen und hatte richtig Geld. Der Rapper Cappuccino, mit bürgerlichem Namen Carsten Löwe. Auch er fand zu Jammin' INC. Im Oktober 1997 landete er mit der Rapperlade Du fehlst mir, den größten Hit seiner Karriere. Jetzt ist das alles weg. Boah, und die Zeit, in der, wo das Geld richtig da war, war echt schlimmer als die 30 Jahre davor, als nix da war. Ich schwör's dir, echt. Weil alle an dir rumzuppeln und jeder will, dass du eine andere Jacke anziehst und irgendwie jeder will, ja, hör mir auf. Also lieber wirklich genau das machen, was man will. Und wenn dann das Geld kommt, sich darüber freuen, das wegpacken und weitermachen, was man will. Dann bist du auf der richtigen Spur quasi. Die Startbedingungen sind für den musikalischen Nachwuchs momentan schwierig. Künstlerinitiativen verfügen über weniger Geld für die musikalische Nachwuchsarbeit. Oftmals fehlt die Unterstützung massenwirksamer Multiplikatoren wie Zeitung, Radio oder Fernsehen. Es gibt heute nur noch 2 Wege. Entweder verdienst du ganz lange gar kein Geld, vielleicht dein Leben lang niemals Geld mit dem, was du da machst. Oder du gibst dich von vornherein komplett preis und bewirfst dich bei Dieter Bohlen. Aber irgendwer hat mal letztens gesagt, so ein Künstler wie Herbert Grönemeyer, den würde es heute nicht mehr geben, weil dafür ist keine Zeit und kein Geld und kein Auge da. Die großen Musikvertriebe haben sich schon vor Jahren von einer nachhaltigen Nachwuchsarbeit verabschiedet. Einen Plattenvertrag zu bekommen, war für viele Bands schon früher harte Arbeit. Dennoch hatten die Plattenfirmen Geld, um den talentierten Nachwuchs aufzubauen. Ich weiß, dass meine Plattenfirma, die Mercury damals, die haben rund 500.000 Deutschmark für mich ausgegeben an Werbung. Aber diese 500.000 Mark Werbung, die haben eine Menge gerissen. Und das kannst du heute nicht mehr mit einem Künstler machen. Die Plattenfirmen minimieren zunehmend das finanzielle Risiko. Die meisten sind an der Börse notiert und müssen ihre Bilanzen vierteljährlich offenlegen. Langfristige Aufbauarbeiten bei Künstlern vermiesen diese Bilanzen. Also zieht man Künstler vor, die bereits als fertiges Produkt auf dem Markt sind. Das Roller Girl ist zurück. Du hast ja nicht mal mehr 500 Euro für den Über irgendwie, um den aufzubauen. Das ist zu eng, da rollt dein Kopf. Wenn du da die Fehl investierst, dann bist du sofort raus aus deinem Geschäft. Das Lied und ich hätte auch noch Tweet für euch, wenn ihr mehr sehen wollt. My neck, my back, lick my pussy and my crack. Und das macht es halt allen viel schwieriger. Macht es übrigens auch den Plattenfirmen und all den Menschen auf der anderen Seite schwieriger. Nicht mehr bei uns. Es ist Grazia. Die Plattenfirmen suchten nach raschen Einnahmemöglichkeiten. Fernsehsendungen wie Deutschland sucht den Superstar oder Popstars schienen eine Lösung zu sein. Zuschauer können über Gesangstalente abstimmen und diese damit zum Popstar machen. Diese Zuschauer sind dann auch Käufer der Platten, dank Interaktion. Diese Konzepte sollten eigentlich aufgehen. Stattdessen beklagen die großen Musikvertriebe seit Jahren sinkende Umsätze der Tonträger. Die Schuld für dieses Dilemma geben die Plattenfirmen den illegalen Musiktauschbörsen, die über das Internet funktionieren. Das erste Mal bekommst du als Jugendlicher die Möglichkeit, sofort das zu finden, was dir auf der Seele liegt, was tief in deinem Herzen ist. Ich musste als Siebenjähriger irgendwie, musste ich die höchsten Berge erklimmen und die tiefsten Meere durchschwimmen, damit ich an die Platte rankommen konnte, die ich haben wollte. Und da wusste ich noch nicht mal, dass es die gibt, so ungefähr. Und heute machst du einen Rechner an und kriegst alles, was du willst. Die Musik ist im digitalen Zeitalter angekommen, was sich im Vertrieb der Musik bemerkbar macht. Tonträger wie Schallplatte oder Kompaktdisc haben bei vielen Jugendlichen ausgespielt. Musik ist nun digital in Dateien abgespeichert. Und die lassen sich ohne Tonträger überall hinspielen, kopieren und mitnehmen. Vor allem jüngere Menschen nutzen diese Technik ganz selbstverständlich. Musik wird aus dem Internet einfach auf den handlichen MP3-Spieler kopiert. Während Jugendliche seit Jahren digitale Musik untereinander tauschen, haben die großen Plattenfirmen den Trend verschlafen. Sie sehen im digitalen Musikvertrieb eine Bedrohung. Dabei bietet das Internet viele Chancen. Hörer lernen unbekannte Musik und Künstler kennen. Unbekannte Künstler probieren sich aus. Geld durchs Musikmachen spielt bei Jammin' INC kaum eine Rolle. Die Musiker verdienen ihr Geld durch andere Tätigkeiten. Als Fabrikarbeiter, Handelsvertreter oder Selbstständige. Sie genießen ihre künstlerische Unabhängigkeit und erleben die Konzerte am Wochenende als den größten gemeinsamen Spaß des Lebens. Und die Fans können sich die Musik auf der Band-Webseite herunterladen. Viele in der Musikbranche können mit dieser Kostenlos-Kultur und der Lebenseinstellung von Jammin' INC nichts anfangen. Bandgründer und Schlagzeuger Markus Schmidt. Ja, eigentlich werden die Fragen in der Form oftmals aufgeworfen von den Leuten, die beruflich damit zu tun haben. Denn der Hörer, der Fan, der findet das erstmal einfach nur geil. Und da sind wir dann halt wieder, wie gesagt, nur die Künstler, die gerne die Leute vollspielen wollen und die Leute erreichen wollen. Und das schafft man halt heutzutage nicht mit einer Platte, sondern einfach nur, indem man sich da hinstellt und halt die Leute dann auch wirklich vollspielt. Jammin' INC werben um Fans. Die Fans geben den aufstrebenden Musikern einen starken Rückhalt. Vor allem deshalb, weil die Band alles selbst macht. Musikaufnahmen, Werbung, Konzerte und Sponsoren an Land ziehen. Jammin' INC ist kein Einzelfall. Viele Bands nutzen ebenfalls die zahlreichen Vertriebs- und auch Werbemöglichkeiten via Internet. Die Musik wird auf unzähligen Internetseiten und Plattformen veröffentlicht. Aber Masse bedeutet auch im Internet nicht unbedingt Klasse. Bei der Angebotsfülle müssen Bands und Musikhörer geführt werden. Von Leuten, die sich auskennen. Man schließt einfach so eine Lücke zwischen Proberaum und großen Bühnen. Und genau dazwischen drin, mit der ganzen Bandbreite, bewegen wir uns. Ja, sie sagen, wir wären viel zu schlecht, hätten keine Melodie. Dirk Brünner, Geschäftsführer der Internetplattform Regioactive in Mannheim. Regioactive ist ein offenes Musikmagazin im Internet. Die Macher porträtieren Musikgruppen, besprechen Musik und Konzerte. Die Bands wiederum stellen sich mit eigenen Songs vor, die sich die Nutzer anhören oder herunterladen können. Zumindest mal geht es so weit, dass sich wirklich so Lokalmatadoren bis hin zu Regionalmatadoren, bis hin zu auch größeren Acts, die dann vielleicht auch mal in einem Bundesland bekannter sind, auf jeden Fall unsere Plattform, unser Angebot nutzen. Regioactive entstand aus persönlichem Engagement der Macher. Nun verdienen sie damit Geld, dass sie Know-how und Inhalte der Internetplattform anderen Firmen anbieten. So findet man Bands von Regioactive auch auf Webseiten anderer Anbieter. Ein Anliegen der Macher: Gute Musik soll Gehör finden. Die Frankfurter Punkrocker Die Traktor haben ihre Erfahrungen mit der Musikindustrie im Titel Label Code verarbeitet. Einerseits verkaufen wir jetzt nicht Alben in dem Umfang, dass man sagen könnte, man könnte davon leben. Ja. Arne Schneider, Sänger von Die Traktor. Wir befinden uns immer noch in einem Stadium, dass man sich seine Zuhörer immer noch irgendwo holen muss, ja, sag ich mal. Regioactive ist ja eins der Portale, die man verwenden kann, um Zuhörer zu finden. Regioactive nimmt nun auch Bands unter Vertrag und vermarktet sie. Der Schritt zu einem Internetmusikvertrieb ist gemacht, ohne Platten oder andere reale Tonträger. Landläufig werden diese virtuellen Internetmusikvertriebe als Netlabels bezeichnet. Doch das wird dem Ursprung des Begriffs Netlabels nicht gerecht. Parallel gedeihen Künstlergemeinschaften, die den etablierten Musikvertrieben Konkurrenz machen. Netlabels. Diese virtuellen Internetmusikvertriebe verschenken Musik, ohne Platten und andere reale Tonträger. Die Idee von sozialer Gemeinschaft und einer lokal unabhängigen Jugendkultur gründet sich bei den Computerkids der 80er Jahre, als der Commodore Amiga und der Atari ST die Kinderzimmer eroberten. Die Netlabel-Szene besteht zu 99% aus Netlabel, die elektronische Musik machen, und diese elektronische Musik an sich ist nochmal sehr speziell. Sebastian Redenz vom Netlabel Thinner. Thinner gehört zu den wichtigsten Netlabels für elektronische Musik. Der Schwede Thomas Jaldemark gründete das Netlabel 1998. Jaldemark selbst schrieb auch Musik. Damals wurde das gegründet eigentlich ohne großen Hintergedanken. Ja, also der Thomas hat sich, wie damals ich auch, aber wir sind uns 98 noch nicht über den Weg gelaufen, wir haben uns beide in der Demoszene bewegt. Diese Demoszene entstand ursprünglich, weil die jungen Leute versuchten, möglichst günstig an Spiele zu kommen. Computerspiele waren mit dem Taschengeld unbezahlbar, so wurde kopiert und getauscht. In Gruppenarbeit versuchten die Teenager, den Kopierschutz zu knacken. Als Nachweis ihrer Arbeit setzten sie vor jedes Spiel eine kleine Animation mit Musik und Grafik, das sogenannte Demo. Innerhalb der Demoszene geht es darum, dass sich kreative Menschen zusammentun und gemeinsam Demos produzieren. Also das sind so grafische Animationen unterlegt mit Musik. Diese Demos durften kaum Speicherplatz belegen. Der war auf den alten Disketten nämlich kostbar. Es entstand ein Wettbewerb, wer am meisten Grafik und Musik auf kleinstem Speicherplatz unterbringt. Es gibt aber auch innerhalb der Demoszene reine Musiker, die eben mit spezieller Software Musik produziert haben damals. Amegas war einer der ersten Titel, den Carsten Obarski mit seinem selbstgeschriebenen Musikprogramm The Ultimative Soundtracker komponierte. Diese Software erzeugt speicherschonende Dateien, sogenannte Modular Files. Diese Dateien wurden über Computer-Mailboxen ausgetauscht. Die Modular Files waren für alle offen einsehbar. Eine Kultur des gegenseitigen Lernens und auch Respektierens entstand, die in den Tauschgemeinschaften der Trackmusiker, den sogenannten Mod-Groups, gepflegt wurde. Und eben diese Musiker hat Thomas organisiert mit Thinner. Es war also damals die Intention, eine Plattform zu schaffen innerhalb dieser Demoszene, um diese Musiker zu vereinen, um deren Produktion zu veröffentlichen. Die Szene blieb erst unter sich. Das änderte sich durch den technischen Wandel Ende der 90er Jahre. Das Audioformat MP3 setzte sich durch. Jetzt entstanden Musikwebseiten wie mp3.com und bisonic.de. Hier konnte jeder Nachwuchsmusiker seine Werke anbieten. Doch diese Plattformen erwiesen sich als sehr anonym. Die Modgroups öffneten sich für externe Künstler und wandelten sich damit zum Netlabel. Jörg Schuster wechselte mit seinem Projekt Digitalverein von mp3.com zum Netlabel Thinner. Sein Titel Abends am Gasometer erschien auf der ersten Veröffentlichung von Thinner. Das war einfach für mich das für mich erste Netlabel, was ich mit dem ich in Kontakt kam. Es gab ja auch vorher schon welche, aber ich kannte das um 2000 rum, 2001 rum nicht, dass es sowas gibt, ein virtuelles Label quasi im Netz. Und das fand ich schon gut. Das hatte neue Möglichkeiten in der Distribution bzw. im Bekanntwerden. Man hatte halt irgendwie ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Das fand ich so prickelnd an der Sache auch. Die Qualität eines herkömmlichen Plattenvertriebs sollte in die Welt des Internet übertragen werden. Vorbild waren die kleinen und unabhängigen Plattenvertriebe, die sogenannten Indie-Labels. Diese Plattenvertriebe konzentrieren sich auf Nischen im Musikgeschäft, wie auf elektronische Tanzmusik, Dance-Music oder Hip-Hop. Zum Aufgabengebiet eines Labels gehört die klare musikalische Ausrichtung, die Pflege des eigenen Repertoires und die Betreuung der Künstler. Ja, dass wir versuchen, einen Label-Sound zu definieren, dass wir versuchen, auch die Artists eben in einem solchen Umfeld zu platzieren, wo sie wissen, dass ihre Musik richtig aufgehoben ist. War eine Musikszene einst lokal oder national begrenzt, teilt man den gleichen Musikgeschmack nun via Internet über Orts- und Ländergrenzen hinweg. Wir haben von Sinner halt auch eine Kanada-Tour gemacht. Das war für mich eines der größten Sachen, die ich bis dahin so gemacht habe. Persönliche Kontakte halten das Netzwerk der Netlabels und der Musiker lebendig. Wichtige Verbindungsknoten in diesem Netzwerk sind Multiplikatoren wie die Schweizer Musikwebseite Starfrosch.ch. Im Netz etwas Legales mit Musik machen ist verdammt schwer. Also wenn man nicht irgendwie Geld im Rücken hat. Markus Koller von Starfrosch will Musikinteressierte an Netlabel-Musik heranführen. Ich bin heute in Köln. Und das ist diese Netlabel-Szene eigentlich ja, das ist ideal um Musik. Ich höre gerne Musik, ich stelle gerne Musik vor. Und mit Starfrosch kann ich anderen Leuten den Zugang ermöglichen, auch einen Einblick in diese Szene zu erhalten. Binnen 3 Jahren etablierte sich Starfrosch als Anlaufstelle der Netlabel-Szene. Starfrosch aus Bern wird als Hobby betrieben. Die nicht kommerzielle Musik, die auf Starfrosch vorgestellt wird, dürfen Hörer für den privaten Eigengebrauch nicht nur herunterladen und vervielfältigen, wie bei vielen kostenlosen Angeboten. Sie dürfen die Netlabel-Musik weiter verschenken und für eigene Arbeiten verwenden, ohne je Lizenzen zu bezahlen. Nur freie Musik, Englisch Open Music, bietet Hörern diese flexiblen Nutzungsmöglichkeiten. Also für mich ist Starfrosch dort hinsichtlich sehr spannend eigentlich, weil wenn du auf die Seite gehst, ich komme mir manchmal vor wie früher in den Plattenläden, oder? Christian Hossmann von Starfrosch. Du hattest den Verkäufer, den lernst du mit der Zeit kennen, der gibt dir ein paar Tipps und geh mehr so in diese Ecke dort schauen oder häufig habe ich bei den diversen geschaut, ob ich dort irgendeine Perle finde. Das ist eigentlich eine spannende Dienstleistung, die A nichts kostet und B, irgendwann findest du auch in den Kommentaren drin Leute, die ähnlich ticken wie du und oder mit der Zeit eben so ein leichtes demokratisches Gefühl entwickelst. Der Hörer findet auf Starfrosch vorrangig elektronische Musik. Die Klänge sind mit dem Computer erzeugt und bearbeitet. Bei Ambient überwiegen weite Klangflächen, wie bei der Gruppe KD Expression mit dem Titel Mental. Bisher blieb aber diese vielfältige musikalische Entwicklung im Internet der breiten Öffentlichkeit verborgen. Es fehlen hierzulande große Multiplikatoren. Es ist Mittwochabend, hallo bei Das Ding und willkommen zur Netzparade. Eine der wenigen Ausnahmen hierzulande, die sich dem Thema Netzmusik widmet, ist die Sendung Netzparade auf dem SWR-Jugendsender Das Ding. Die Anfänge der Netzparade waren ein musikalisches Abenteuer. Netzparade. Alles, was du willst. Als wir angefangen haben vor 5-6 Jahren, waren es fast nur so Elektronik-Frickler. Steffen Wurzel stellte einmal wöchentlich als Redakteur und Moderator die Netzparade zusammen, aus Musiktiteln, die er im Internet zusammensuchen musste. Eine richtige Fleißarbeit. Dann ging das so in diese Hausecke. Es wurde dann schon so ein bisschen tanzbarer, wo man sagen könnte, das könnte auch schon samstagabends in einem Club laufen. Und erst seit 2, 3, 4 Jahren im Grunde gibt es wirklich Popmusik oder hörbare Rockmusik auf diesen Labels zu hören. Diesen Song gibt es leider nicht mehr im Netz, sorry, aber ansonsten haben wir heute wieder viel, viel Musik, die es wirklich noch im Netz gibt. Heute bekommt die Netzparade eine Vorauswahl an Musiktiteln direkt von Musikplattformen wie Radioactive, My Own Music oder One Take. Daraus wird die Sendung zusammengestellt. Die Hörer stimmen über die vorgestellten Titel auf der Webseite von Das Ding ab. Und da kam es immer wieder vor, dass Leute nachgefragt haben natürlich, boah, was ist denn das Tolles, was war denn das Tolles und würde ich gerne öfter hören. Das Ding, Netzparade. Es ist Mittwochabend, hallo bei Das Ding und willkommen zur Netzparade. Vom Netz ins Radio und vielleicht zu einem Erfolg. Der Schweizer öffentlich-rechtliche Rundfunk verwirklichte ein Projekt, das Internetmusik und Radio viel enger verbinden soll. Neue Schweizer Sound entdecken auf der Musikplattform mx3.ch. Für uns ist es ja ein bisschen unglaublich, dass es so cool sein kann. Samuel Viermont, Redakteur und Moderator bei Couleur 3. Couleur 3 ist der Rock- und Popsender von Radio Suisse Romande, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk in der französischsprachigen Schweiz. Das MX3 Play von der Woche. Neue Sound von Schweizer Bands. Die SRG hat uns gefragt, können Sie bitte eine gute Idee finden? Und ich glaube, dass Sie waren nicht sicher am Anfang, dass es wird so ein Erfolg sein. Vielleicht sind Sie ein bisschen nicht zerstört, aber etonné, wie sagt man? Überrascht. Ein bisschen überrascht, dass es so wichtig war für Artisten, für Leute, die Radio hören. Ich sitze im Bus mit einem schönen Lachen auf der Fiege, frage mich, ob denen möglich, wo ist das Lachen geblieben. Das Musikportal MX3CH ist ein gemeinsames Projekt der öffentlich-rechtlichen Schweizer Popsender DRS3, Virus, Couleur 3 und RT3. Musiker und Bands können ihre Musik auf MX3 vorstellen. Die Besucher der Webseite können sich die Musik anhören, manchmal sogar herunterladen und diese auch an Freunde weiterempfehlen. Also wisst ihr, das Problem ist es wirklich der Wert oder grundlos Anschiss auf jedem Arbeitsweg. Es gibt schon. Und ich wollte wirklich, dass die Website, der wie ein Radio läuft, ist wirklich Überraschung mit Musik. Ah, was ist das? Erst der Ton und dann die Band. Wie Radio. Schweizer Musik entdeckt auf mx3.ch. MX3 ist unmoderiert. Hörer und Bands füllen diese Seite mit Inhalten. Die Radioleute haben aber umgehend Zugriff auf das Repertoire von MX3 und können beobachten, welche Titel am besten beim Publikum ankommen. Interessante Musik bleibt so nicht im Netz verborgen, sondern wird im Radio gespielt. DRS3 stellt jede Woche in der Sendung Sounds eine Band aus MX3 vor. Der hört Sounds auf DRS3 in ein paar Minuten. Neue Sound von einer Band aus Luzern, die sich leider auflöst, und zwar genau heute. Also eigentlich ist es schon komisch, dass es erst jetzt passiert und nicht schon vorher, weil für die Radios ist es ja das Wichtigste grundsätzlich, neue Musik zu entdecken. Dominik Born vom Schweizer Radio DRS3. Ja, man sagt ja, Luzern ist Rock'n'Roll-Hochburg von der Schweiz. Genau, aber das heisst ja noch nicht, dass das irgendwie beschränkt ist auf einen typischen. Und bis jetzt war es ja immer durch den Filter der Labels. Da geht das Label, der Labelchef sagt, ja, da bringen wir Fett raus, dann passt dem Musikredaktor, passt die Grafik auf dem auf der CD nicht und dann schneidet er es weg und es kommt nie auf den Sender, obwohl es cool wäre. Und aus diesem Grunde ist ja eigentlich MX3 sehr positiv, weil man mehrere Möglichkeiten hat, Musik zu entdecken. .ch, Schweizer Musikplattform. Oh, so schade, nach 11 Jahren. Multiplikatoren wie Radio, Musikzeitschriften und Internetmagazine machen Appetit auf neue Musikrichtungen und unbekannte Künstler. So kann eine musikalische Kultur weiterleben. Ein Netlabel schränkt seine Musik, also wenn sie das wirklich ernst meinen und Musiker dahinter stehen, müssen diese Musiker irgendwie ihr Geld verdienen. Also müssen sie sich ja irgendetwas überlegt haben, wie sie zu ihrem Geld kommen. Also es muss nicht immer, also es kann nicht immer alles frei sein, denn schlussendlich gefährdet das sonst das Überleben des Künstlers selber. Und wenn der kein Geld mehr hat, gibt es keine Produktion mehr, gibt es kein Netlabel mehr. Schlüssige Konzepte, um Geld zu verdienen, fehlen bei Netlabels bislang noch. Wohin die Reise geht, zeigen inzwischen kommerzielle Unternehmen, die ein besonderes Lebensgefühl übermitteln wollen. Ein amerikanischer Kaffeeröster beauftragte Künstler wie den Ex-Beatle Paul McCartney oder Melissa Etheridge, neue Alben aufzunehmen. Ohne Plattenfirma. Was ich weiß, es sind von den Labels, die diesen Anspruch haben, die verdienen ihr Geld im Bereich der Lizenzierung, dass sie für Werbeaufträge Musik lizenzieren, dass sie für Kleinfilmproduktionen ihre Musik lizenzieren können, dass sie für DJ-Auftritte bezahlt werden oder dass sie zwischendurch auch mal eine Compilation machen, die man kaufen kann. Chancen für Netlabels und Künstler, besser bekannt zu werden, bieten crossmediale Vertriebspartnerschaften. Musikmagazine besprechen die Musik und legen ihrer Ausgabe einen Tonträger bei. Der britische Künstler Prince hat es mit seinem neuen Album Planet Earth vorgemacht. Eine britische Tageszeitung finanzierte das Album und vertrieb es als Zeitungsbeilage. Ohne Plattenfirma. Der Virusabend mit dem Pat. Und in dieser Stunde habe ich Verstärkung von zwei Berner Rappers heute zusammen. Das Ding Netzparade. Es ist Mittwochabend, hallo bei Das Ding und willkommen zur Netzparade. Musik- und Werbeplattformen wie Radioactive lassen erahnen, wie freie, kostenlose und kostenpflichtige Musik künftig nebeneinander auf einer Plattform existieren können. Aber im Spannungsfeld zwischen Netlabels und den traditionellen Musikvertrieben ist noch vieles ungeklärt.